Hallo, liebe Freundinnen und Freunde eines alternativen Radios. Hier ist wieder Niemandsland. 91.4 FM auf Kontrabanda in Barcelona. Ich möchte direkt zu Eingangs der Sendung einer großen Person der deutschen Geschichte gedenken. Am 9. Mai 1921 wurde Sophie Scholl geboren, die Widerstandskämpferin. Was wir sagten und schrieben, denken ja so viele. Nur wagen sie nicht, es auszusprechen. Sophie Scholl. Die deutsche Widerstandskämpferin Sophie Scholl wurde am 9. Mai 1921 in Forchtenberg geboren. Am 22. Februar 1943 wurde sie in München hingerichtet. Sie und ihr Bruder Hans, der lebte von 1918 bis 1943, ebenfalls am gleichen Tag hingerichtet, waren Mitglieder der studentischen Widerstandsgruppe Weiße Rose und sie gelten als Vorbilder für Zivilcourage und gewaltfreien Widerstand. Die Weiße Rose war eine Widerstandsgruppe, die sich 1942 aus christlich motiviertem Ethos heraus bildete. Als die Geschwister Scholl 1943 Flugblätter in den Lichthof der Universität München warfen, wurden sie festgehalten und der Gestapo übergeben. NS-Richter Roland Freisler fällte die Todesurteile, die am gleichen Tag vollstreckt wurden. Der Henker Johann Reichardt, der überlebte den Krieg und lebte noch bis 1942, sagte später, er habe noch niemanden so tapfer auf der Guillotine gesehen wie Sophie Scholl. Die Gräber befinden sich auf dem Münchner Friedhof am Perlacher Forst. Zum Gedenken und Nachleben von Sophie Scholl gab es 1961 eine Briefmarke der Deutschen Post der DDR. Zu Ehren der Geschwister Scholl. 2003 wurde Sophie Scholl mit einer Büste in der Walhalla geehrt. Die Filme Die Weiße Rose von 1982 von Michael Verhoeven und Sophie Scholl Die letzten Tage von 2005 von Marc Rotemund widmen sich dem Widerstandskreis. Eine andere Person, der ich gedenken möchte, eingangs, direkt zu Beginn dieses Niemandslandes, ist der alte Freund Maka Diop. Der ist leider tot. Maka Diop war ein Sandbildkünstler, der 2020 gestorben ist. Er gab der Künstlerszene am Ende der Rambla durch seine Sandbilder jahrelang einen exotischen, kosmopolitischen und menschenfreundlichen Anstrich in diesem bunten und internationalen Barcelona. 30 Jahre lang hatte der 1958 in Senegal geborene Künstler Maka Diop am Ende der Rambla, wie gesagt, dem Publikum seine Bilder angeboten. Mit mehrfarbigem Sand gemalte, stilisierte Landschaften, Frauen, Tiere, Männer, Häuser, dabei einer afrikanischen Tradition folgend, aus der schon große Maler wie Picasso geschöpft hatten. Maka hatte 20 Jahre lang ein Malstudio im Haus von Contrabanda. Das ist das Haus Nummer 6 der Passage Mados im zweiten Stock, in den gleichen Wohnräumen wie Contrabanda FM, der freie Radiosender. Oft grüßte er auf Wolof, auf Französisch, auf Spanisch, auf Deutsch. Wenn wir uns auf dem Flur begegneten oder uns zum Kaffee und einem Plausch zusammensetzten. Jetzt hat der urbane Künstler Konze dem Künstler Maka Diop Tribut gezollt, indem er ein riesiges Mauergemälde mit Makas Gesicht bzw. einem Maka ähnlich sehenden Gesicht geschaffen hat. Es ist der junge Maka, den viele gar nicht mehr kannten. Das Wandbild kann am Gebäude der Casa de la Misericordia im Raval bewundert werden. Bala Hetschak, der Sekretär der Association Sociocultural Fils, erklärte, Macke hat jahrelang integrierend auf neu in Barcelona eingetroffene Afrikaner eingewirkt, sie betreut und aufgenommen. Macke verkörperte außerdem die Idee, dass Schwarzsein etwas anderes bedeuten konnte, als Saisonarbeiter und Erntehelfer, Mantero oder Schrottsammler in Barcelona zu sein. Der Ort, wo man das Wandbild bewundern kann, ist die Calle Ramilleres an der Casa de la Misericordia, Wandbild zu Ehren Macas. Maca war übrigens lizenzierter Künstler. Er hatte ein Diplom in Bellas Artes, in schönen Künsten, an der Escuela Nacional für Kunst in Dakar. Eine Auswahl der Bilder von Maca kann man bis zum 17. Mai noch in der Bibliothek des Campus des Raval gegenüber der Bar Los Pascos besichtigen. Nagadev. Nagadev, niemand slice, Barcelona. Naga Afrika in der Lagis. Program Binjunko in der Glubes Burekefi, Barcelona, FM Kontrabando, Place Real. In der Natrop, der Nko in der Glugani. Klettert langsam von den Bäumen der Wälder am Rande jener Stadt, deren Luft nur einer von uns beiden atmet und spiegelglatt. Verliert das Meer sich glitzernd in der Ferne, in der ein jeder von uns beiden weint. Der Asphalt verströmt des Tages letzte Wärme und mir ist kalt. Am Telefon verliert sich deine Spur und nur an meinen Träumen bist du hier in den Ferien von dir. Sitzt haltlos hinter Gläsern und wartet, dass die Zeit vorüberzieht. Sie kommen natürlich nicht, die alte Zeit, was daran liegt, dass die Zeit ihr eigenes Gesetz hat. Das heißt, wenn du nicht da bist, bleibt sie stehen. Ich weiß nicht mehr, wer wen zuerst versetzt hat und muss dich sehen. Am Telefon verliert sich deine Spur. Nur in meinen Träumen bist du hier, in den Ferien von dir. Mit aller Kraft auf jedes Vergnügen, das die Nacht zu bieten hat, und verhungere pappsatt bei vollem Kühlschrank in jener Stadt, in der ich lernen muss, auf dich zu warten, ein Fach, für das es keine Schule gibt. Dann hätte ganz beschissene Karte, der dich liebt. Am Telefon verliert sich deine Spur und nur in meinen Träumen bist du hier, in den Ferien von dir. 12. Mai 2021, Plaza Catalunya, 1 Uhr Mittag. Ein Demonstrationszug zieht sich hier die Carrera de Fontanella hinunter. Pardon, de qué va la mani? Por la Universidad Pública. Ah, Universidad Pública, gracias. Es ist also eine Demo für eine öffentliche Universität. Es sind ganz junge Leute, Studenten, die sagen hier Solidarität am Piloto. ¿A qué os manifestáis? Esta hoy forma parte de una huelga estudiantil, ¿vale?, en la universidad, en contra de los planes que ya venimos años de ajustes económicos, que lo que hacen es precarizarnos y sacar a la clase trabajadora de la universidad. Y esto tiene que ver con los precios que tienen los créditos en la universidad, pero también con las políticas de privatización y de externalización de los servicios públicos en general y con toda la perspectiva económica que se viene fatal para la clase trabajadora. Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Juan o Marc? Marc, mira, esto... No, es que tienes cara de Marc, de buena gente. Muchas gracias, Marc. Yo se llamo Marc aquí. Y es un... Vale, muchas gracias y mucho éxito. Chao. Adiós. Ja, ich habe diesen jungen Mann gefragt, wie er heißt, Juan oder Marc. Und das Lustige war, er meinte, er heißt Marc und hat gelacht. Seine Freundin auch. Also, er hat gesagt, es ist ein Protestzug. Ich schätze mal, es sind so ungefähr 1000 bis 1200 junge Leute. Sehr viele schwarz gekleidet, in Anarcho und links Antisystema-Look. Und die protestieren also gegen die Studiengebühren, gegen die Privatisierung der Uni, wie Marc mir gerade gesagt hat, und überhaupt gegen den großen Plan, die unteren Schichten und die Arbeiterklasse von den Unis in Zukunft fernzuhalten durch ökonomische Hürden, die da gelegt werden, die dann arme Familien sich gar nicht mehr leisten können. 91.4 FM, Contrabanda, Niemandsland, von der Plaza Catalunya. Die Brimos, die Brigada Móvil, der Mossos sind hier auch sehr, würde ich mal sagen, massiv vertreten. Ich zähle hier alleine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wannen, 12 mal 8, das sind also weit über 100 Einsatzkräfte. Und am anderen Ende sind ungefähr genauso viele, die hier diese Demo bewachen. Meine Damen und Herren, ich gebe zurück ans Studio. Vielen Dank. We'll be right back. 30 anys de Ràdio Lliure a Barcelona. 30 anys Contrabanda FM 91.4. Aquí en la gran fiesta de Contrabanda FM en el Ateneo de Nou Barris. Aquí tenemos a Bea de El Aleteo Desequilibrado y 30 años Contrabanda. Bueno, muy contenta de la cantidad de gente que ha venido a celebrar con nosotras el aniversario número 30 de la radio. Creo que está siendo muy bonito, que a pesar de la pandemia y que teníamos mucha preocupación de si podríamos o no celebrar realmente este aniversario, sí que ha habido una enorme concurrencia y se siente el cariño, los conciertos de una calidad excelente, la comida maravillosa y realmente la concurrencia estupenda, así que muy, muy, muy contenta, la verdad. ¿A qué hora emite su programa, Bea? ¿Y desde cuándo ya estás en antena aquí, Contrabanda? Pues el Aleteo Desequilibrado es un programa feminista que emite desde el 8 de marzo del 2004, es decir que tenemos 17 añitos en antena, los días sábados de 5 y media a 7 de la tarde en Contrabanda FM 91.4. Gracias. Gracias. El peso de la luz aquí en la gran fiesta de Contrabanda, 30 años, dos veteranos en las ondas, por favor, no se vayan, caballero. ¿Qué pasa? Antonio Narváez y Johnny Peso de Luz. Un peso pesado y un peso ligero. Bueno, 30 años, hay que decir, ¿qué me dices? Hay que decir que el peso de la luz ya no se dirá peso de la luz. ¡Bien, señores! ¿Cómo se llamará? No estamos locos. ¿No estamos locos? No estamos locos. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Entonces. Ya sabemos lo que queremos. Vive la vida. Igual que si fuera el sueño, pero que no. Gran ambiente aquí en la fiesta de Contrabanda FM. Aquí mucha gente. Se me ha ocurrido ahora. Aquí en el Biergarten, aquí fuera. Mucha gente y llegan más. Ahí veo que la gente está llegando. Increíble. Gran éxito. Y esto para que se escuche, se radie, para que se reescuche, para que se vea en la tele, en la mosca de la tele, para que se escriban en los anales de la radiodifusión. Exacto. De Contrabanda llegó a los 30 años con veteranos que casi la vieron nacer. Esto ya es algo muy destacable porque normalmente en los colectivos la gente hay muchas fracturas, hay cismas, hay agotamiento. Sin embargo, nosotros podemos decir que somos una gran familia. Muy bien. Y como se sabe, en la familia los hay más traviesos, los hay más cumplidores, los hay más vagos, hay que se van de casa y vuelven, pero la familia es la familia. Exacto. Lo importante es que incluso hay solo oyentes de FM, además de todos los que ahora nos están siguiendo por streaming, por redes sociales, por el Facebook, pero estoy yo muy orgulloso de aquellos que son oyentes y que simplemente cogen y ponen el transistor. Exacto. En la ciudad de Barcelona, por eso. Y se sienten acompañados. Pues muchas gracias, Geroni. De nada. Das waren zwei Interviews, zwei Stimmen, die seit Jahren das Radio mitprägen. Bea von der Sendung El Aleteo Desequilibrado, was so viel heißt wie der Flügelschlag, der das Gleichgewicht stört. Und Geroni von El Peso de la Luz, das Gewicht des Lichtes. Zwei Stimmen, zwei Personen, die zwischen Feminismus und Systemkritik, zwischen Esoterik und der Suche nach Sinn, seit vielen Jahren den Äther über der Stadt Barcelona vibrieren lassen, auf Contrabanda 91.4 FM, den Äther bereichern und, warum nicht, bestimmte Herrschaften auch stören in ihrer Machtausübung bzw. in ihrem Meinungsmonopol. Bea seit 2004, seit dem 8. März, auf Sendung bei Contrabanda, jeden Samstag von 5:30 bis 7 Uhr zu hören. Und Geroni Peso de la Luz, der hat immer nachts 3 Stunden oder manchmal 4 Stunden gesendet, der hat seine Sendung jetzt umbenannt. Wir sind nicht verrückt, no estamos locos. Banda FM. 91. Punto 4. Barcelona. Barcelona. Realidad. Esto no me sirve como funda, señora. Aquí tenemos a Sara, una contrabandista que acaba de aparecer aquí en la fiesta. ¿Qué tal, Sara? Yo, divertidísimo. Está pinchando aquí el amigo de Givaldone, un musicón bueno para hacer el aperitivo. Y dentro está el cuarteto Sucarille, que toca música balcánica maravillosa. Venirse. ¿Cómo se llama tu programa, Sara? Mi programa se llama Músicas Sospechosas. Se emite los martes y los miércoles y los sábados muchas veces. Y es música sospechosas o músicas sospechantes, depende de cómo lo mires. Gracias. Sara, nos vemos aquí en la fiesta. Gracias. Die nächste Person, die ich hier vors Mikro bekomme, ist die Radioaktivistin und Radiokollegin von Contrabanda, Sara. Sara macht die Sendung Musicas Sospechosas, die meistens samstags stattfindet, samstags nachmittags. Also übersetzt heißt das verdächtige Musik. Aber so die Radioaktivistin Sara, manchmal auch verdächtigende Musik. Pues Miki y Kika de Caipirinha Libre, 30 años, ¿qué tal? ¿Cómo valoráis el evento? Bien, es aún temprano, pero la cantidad de gente que tenemos aquí afuera es suficiente con más la gente que está dentro del concierto de Sucarige. Yo podría decir que por el momento es un suceso. Éxito. No, en portugués. Ah, en portugués, es suceso. Hablamos portuñol legítimo. Portuñol legítimo. Y aquí Kika también. Kika está aquí, la encargar de la paradita de merchandising. ¿Qué tal, Kika? ¿Cómo lo ves? Bien, también empezamos bastante bien. Hay un montón de cosillas, de recuerdos que uno se puede llevar de Contrabanda. Y me alegra que varios, un niño se ha llevado una camiseta, así que bueno, estamos formando a nuevas generaciones de oyentes. Y una y bolsos y carteles y tazas, todo va bien, así que me alegra, ¿no? Que Contrabanda esté, ¿no?, en los oídos y también por la visión. Exacto, aquí veo maravillosas tazas con, bueno, con el logo de Contrabanda y unos símbolos que representan la radio, con micro, torre y camisetas de Contrabanda, por supuesto, pero de Radio Nicosia, también del famoso programa Niemandsland, me han dicho que es uno de los mejores, y Caipirinha Libre, y aquí una taza de los Majaras, fantástico. Sí, sí, también camiseta de Majaras ahí. De Nicosia, de Nicosia. Venga. Zwei Kontrabandisten aus Brasilien, Miki und Kika, die eine Sendung über brasilianische Musik machen, Caipirinha Libre geheißen. Seit Jahren schon dabei, hier in Barcelona. Früher haben sie dieselbe Sendung in London gebroadcastet. Kika hat hier auch den Stand von Contrabanda Merchandising unter ihre Fittiche genommen. Hier kann man die neuen Tassen mit unserem wunderbaren Logo und die fantastischen T-Shirts zu Spottpreisen erstehen. Auch T-Shirts übrigens von einzelnen Sendungen von Contrabanda FM wie den Majaras oder Niemandsland. Años Contrabanda aquí en la Gran Fiesta, en el Ateneo Nobaris, una famosa voz de Contrabanda, una voz que arrebata a generaciones. Lucía. Buen día, ¿qué tal, queridas contrabandistas? Aquí estamos en medio de un día nublado, pero muy colorido, gracias a toda la producción contrabandística. Luces, banderines, gente por todos lados. ¿Es verdad? ¿Y qué dirías, 30 años Contrabanda? ¿Cuál es nuestra promesa al futuro? Bueno, yo creo que ya hemos hecho y seguimos haciendo muchísimo por los medios libres y por la posibilidad de que, bueno, de que haya otros discursos, ¿no?, en el aire y acompañando la construcción de la realidad. Radio Nicosia, aquí con un amplio, diríamos, equipo. Así es. Aquí presente en la fiesta. Muchas gracias, Lucía, y chicas y chicos. Voy a por Deni. Deni, yo te conozco. Deni, Deni, Deni. He oído mucho de ti. Gracias. Espero cosas buenas. Muy buenas. Bueno, ya nos vemos. Estoy aquí. Voy a entrevistar. Bueno, hola. Vor dem Mikro habe ich jetzt Lucía von Radio Nicosia, eine der Stimmen von Contrabanda, die seit Jahren den Klang ihrer Sendung prägt und bezaubert. Lucía grüßt zuerst einmal alle Hörerinnen und Hörer. Sie sagt, ein bewölkter Tag, aber trotzdem ein bunter Tag, dank der Leute von Contrabanda, die hier alles mit aufgebaut haben. Auf die Frage nach unserem Beitrag für die Zukunft, das heißt den Beitrag von Contrabanda FM, sagt Lucía, dass wir viel getan haben und viel noch tun werden für die freien Medien, für eine alternative Sicht auf die Welt und die Dinge und zur Konstruktion einer anderen Realität. Noch ein paar Worte zum Kollektiv Radio Nicosia. Es handelt sich hier um eine Art linkes, alternatives Patientenkollektiv, das sich in einer Radiosendung zusammengeschlossen hat und übrigens sehr berühmt ist. Sie waren schon in den offiziellen Medien, sie waren in der Cadena Ser, sie haben Bücher veröffentlicht. In der Presse gab es sehr viel Information über diese Art mit den Problemen, die jemand haben kann, das heißt mit geistigen, psychischen Krankheiten fertig zu werden. Nicosia. Radio Nicosia, Contrabanda FM. Die Sendung zeigt Alternativen zum Psychiatrie- und Medikamentensystem in unserer westlichen Welt. ¿Qué tal, Alex? Muy bien, muy bien. ¿Qué dices? 30 años, no es moco de pavo, ¿no? 30 años de Radio Libre, de Contrabanda. Y bueno, esperemos que sean otros 30 más, por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, aquí, Scarlatta O'Hara, ¿no? ¿A qué hora emitís? Bueno, nosotros ahora estamos emitiendo los domingos, de forma quincenal. Emitimos el domingo pasado, así que toca el que viene. De 12 de la mañana a 1 del mediodía. Y bueno, una horita, ya sabéis, de sonidos jamaicanos, de música reggae, música negra. Y os ponemos novedades, os comentamos la agenda, conciertos, entrevistas, bueno, programas especiales. Estamos preparando también un evento especial del Scarlatta para para despedirnos de del piso, de nuestro piso que nos acoge en la sede hasta ahora. Y bien, bien, con ganas. Me parece que hoy nos respeta la lluvia de momento aquí en este evento del Ateneo de Nou Barris. Aguanta, sí. Así que, bueno, a ver qué tal va. Muy bien. Venga. Jetzt treffe ich Alex von Scarlatta O'Hara. Hey Alex, wie geht's? Jo, alles klar. 30 Jahre sind keine Kleinigkeit, oder? Ja, hoffentlich werden es noch weitere 30 Jahre. Scarlatta O'Hara sendet jeden zweiten Sonntag von 12 bis 13 Uhr am Mittag eine Stunde Sound aus Jamaika, Reggae-Musik, schwarze Musik. Alex sagt, wir bringen Neuigkeiten, wir kündigen Konzerte an, wir machen Interviews, wir bereiten auch gerade eine Spezialsendung vor, um uns aus der Wohnung an der Plaza Real zu verabschieden. Und yo, sonst alles toll hier. Aquí estamos ahora en la fiesta de contrabando con un DJ que tiene un nombre italiano y tiene señas italianas, el gran maestro, maestro Steven de Zibaldone. Hola Steven. Hola Teddy, hola a todas y a todos. Aquí celebrando los 30 años de Radio Contrabanda, que hacía falta, esperábamos un año. ¿Un año? Un año largo ahí. Pero aquí estamos ya celebrando los 31 y medio, pero bueno, el año que viene será los 32. Exacto, pero ahí aquí estamos. Pinchando un poco de música, pues, conciertos, buen ambiente. Muy bien. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué mensaje lanzas al mundo y al mundo contrabandista y a los oyentes? Que viva las radios libres, que tenemos que defender las radios libres y tenemos que, aunque respetando las medidas de seguridad y el respeto para los demás, volver a juntarnos, a estar juntos, a organizar cosas y a pasar los días, las tardes, los fines de semana en compañía con proyectos sociales como este. Steven de Zibaldone, Zibaldone, un programa no solo en italiano, no solo para italianos, 2 horas por semana cuando se te puede escuchar. Viernes por la tarde de 6 a 8, siempre Radio Contrabanda. Muy bien, aquí estamos. Gracias. Hier ein DJ an den Geräten, es ist Steven von Zibaldone. Hey Steven, hallo. Ja, hallo Daddy. Ja, hier sind wir. Seit über einem Jahr warten wir schon auf dieses Fest. 1,5 Jahre sind schon vergangen, aber hier sind wir, Contrabanda und Zibaldone, auf diesem herrlichen Fest. Hochleben die freien Radios. Wir verteidigen die freien Radios und auch wenn wir die Anti-Covid-Maßnahmen respektieren müssen, so kommen wir doch an diesem Wochenende zusammen, um gemeinsam Radio und soziale Projekte zu verwirklichen. Steven, Zibaldone, eine Sendung auf Italienisch, nicht nur für Italiener, 2 Stunden pro Woche. Wann kann man euch hören? Steven sagt, Freitagnachmittags von 18 bis 20 Uhr auf Radio Contrabanda. Aquí tenemos un ex, hola chicos, Isar, hola Jordi, 30 años contrabanda. Aquí hay glamour, aquí hay como un Hollywood inverso, ¿no? Un Hollywood anti-glamour, pero auténtico, de las raíces. Jordi, ¿qué dices? 30 años. Wow, pues celebrándolo aquí a la sombra de del tendido eléctrico. La verdad que es interesante. ¿Tenéis una valoración científica cómo influye esto en ciertas funciones orgánicas? No sé, tú tienes los pelos de punta, tú sabrás. Tengo los pelos de punta y... Bueno, no, fuera. Bueno, aquí. Bueno, a ver, tu programa, sigues con los de Majaras, ¿no? Lo que pasa es que no pude estar lamentablemente en el aniversario. Ya. Porque... Bueno, ya me daré cuenta, porque yo estaba... Sí, te vi en la foto. Vale. Vale. ¿Un mensaje para tus oyentes? ¿Qué les dirías? Bueno, pues enhorabuena a todos, porque Contrabanda es de todos y ahí está. Vale. Muchas gracias. Venga. Jetzt treffe ich Jordi von Majaras und andere Jungs von Contrabanda stehen auch hier rum. Die ganz Jungen, Isarn und sein Kumpel aus seiner Sendung, die werde ich später noch interviewen, beziehungsweise ihnen kurz ein Statement entlocken. Yo, hey Jordi, was gibt's? Ja, alles klar hier, Contrabanda gehört allen, das möchte ich hier sagen. Und weiter so, unter diesen riesen Strommasten. Er deutet nach oben und zeigt auf einen der großen Strommasten, die hier auf dem Berg stehen. Und wir machen ein paar Witze über diese Geschichte. Yo! A aquí uno de la generación más joven, The Young Generation Contrabanda, y Zarn, hola, ¿cómo va todo? Volve, aquí pues les mando la masa al completo, y el Joel, donan una mica de compromís aquí a Contrabanda. És tu compañero. Sí, encara no ens coneixíem, imagina't si és gran Contrabanda que ens creuem i no, encara no ens coneixem tots. Muy bien, hola Joel, mucho gusto. ¿Cómo se llama vuestro programa y cuándo se emite para los oyentes? Pues mira, se llama Les Mans de la Masa y se emite los viernes en directo de 10:30 a 11:30 y luego hay una repetición los jueves también por la tarde, 6:30. Muy bien. Y ahí estamos, hablando un poquito de historia, de revoluciones, de entrevistas, vamos haciendo. Sí. Muy contentos. Os he escuchado, me gusta. ¿Sí? Felicidades por el programa. ¿Te ha gustado? Ya. Bueno, a por 30 años más, ¿no? Por lo menos. Por supuesto, por lo menos. Venga. Hier sind die jungen Leute, Isarn und Joel, von der Sendung Las Mans a la Massa. Das heißt so viel wie mit den Händen im Teig, im Kuchenteig oder im Brotteig. Eine Anspielung auf die Korruption. Diese Sendung ist ziemlich neu bei Contrabanda, gerade mal 2,5 Jahre alt, und behandelt das Thema Revolutionen und linke Bewegungen in der Geschichte der Menschheit. Isarn sagt, sie senden jeden Freitag von 10:30 bis 11:30 und donnerstags nachmittags gibt es eine Wiederholung. Geschichte, Revolution, Interviews auf die nächsten 30 Jahre. Alles klar, hey! Domingo, día 2 de mayo, aquí en el Ateneo de Naubaris, con dos Radio Men ilustres aquí a mi izquierda en la gran fiesta de 30 años de Contrabanda. Albert. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo lo ves? 30 años. Bueno, lo veo que tiene un mérito enorme haber estado tanto tiempo con una radio libre y que hay que celebrarlo y hay que solucionar los problemas que tenemos, que seguro que los vamos a solucionar. Que se acumulan, ¿no? Se acumulan los problemas. Sí, muy bien. Sí. Pues, ¿qué dirías a los oyentes como saludo? Venga. Pues diría para que el futuro. Que muchas gracias por escucharnos y la paciencia que tenéis de aguantar que no estemos en la FM, pero dentro de nada vamos a estar otra vez y que los queremos mucho. Bueno, pues mi programa es Músicas del Segle XX, que se emite los sábados de 12 a 1:30 de la mañana y los lunes de 0 a 1:30 de la madrugada y de 4 a 5:30 de la tarde. Y es un programa de música e historia que bueno, hay quien le interesa, sí. Y que ayuda a la gente a comprender el hoy. Bueno, sí, un poco como soy de una generación mayor, pues la idea es comunicar lo que yo sé sobre la música y la historia del siglo XX. Y muy bien. Intento conseguirlo, sí. Adelante, mucho éxito. Hier treffe ich zwei weitere Kontrabandistas, Albert von Musikas de Segle XX und David, den werde ich später befragen. Hey Albert, alles klar? Ja. Albert, was sagst du unseren Hörern? Ja, ich sage erstmal danke fürs Zuhören, danke für die Geduld. Wir lieben euch sehr. Aber besonders möchte ich mich dafür entschuldigen, dass wir immer noch ohne Antenne bzw. FM-Sendebetrieb sind. Meine Sendung heißt Musikas de Segle XX. Es geht hier um Musikrichtungen des 20. Jahrhunderts. Ich sende immer samstags von 12 bis 12:30 und montags dann von 0 Uhr bis 13:30 und dann nochmal donnerstags in der Nacht. Es ist eine Sendung über Musik und Geschichte und meine Absicht ist es, da ich schon zur alten Generation gehöre, mein Wissen über die Geschichte und die Musik weiterzugeben. Aquí David, a mi derecha. Sí. Pero no de derechas. No, de derechas no. Un representante del colectivo Nicosia. Sí, sí, ¿qué sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? 30 años. Bueno, yo escuchaba Radio Contrabanda cuando salía por las noches a emborracharme y a drogarme. Y ahora en Barcelona, la verdad es que cada vez se puede uno drogar menos y beber menos, a no ser que te vengan y te acusen de ser insolidario con el COVID. Ahora que la ultraderecha vuelve otra vez a pegar duro con su demagogia y sus fake news, es cuando más hay que escuchar Radio Contrabanda para estar realmente informado Si quieres estar bien informado, tienes que echar Radio Contrabanda. Y aparte, Radio Contrabanda es solidario con muchas causas que hay gente que parece que no les interesa mucho, pero en cambio a Radio Contrabanda sí que les interesa, y creo que por eso y porque tenemos muy buena música, tenemos que escuchar Radio Contrabanda. Yo soy de Radio Nicosia, y en Radio Nicosia hemos dado una oportunidad a dar voz y voto a gente que no ha tenido esa voz y voto, y que se les han cerrado las puertas por sistema y se les ha criminalizado y estigmatizado cuando no hemos tenido la culpa de lo que nos ha pasado. Gracias. Un representante del famoso colectivo Nicosia aquí en la gran fiesta de Contrabanda FM en el Ateneo de Novaris a por una birra. Sí. Zu meiner Rechten steht hier der Witt, er ist aber nicht von rechts, kein Rechter. Kleiner Scherz, wir lachen beide. Der Witt ist ein Mitglied von Radio Nicosia. Er sagt, dass er Contrabanda schon seit langer, langer Zeit hört, seit damals, als er nachts rausging, um Drogen zu nehmen und Alkohol zu trinken. Aber jetzt könne man sich hier in Barcelona immer weniger betrinken oder mit Drogen abfüllen. Schon sind sie da und werfen einem vor, sich unsolidarisch wegen der Covid-Beschränkungen zu verhalten. Es gebe jetzt viele Geschichten über Covid, die nicht stimmen, sagt David. Und jetzt in Zeiten, wo die extreme Rechte wieder stark geworden ist mit ihrer Demagogie und ihren Fake News, da ist es wichtig, Contrabanda zu hören und gut informiert zu sein. Und Contrabanda ist solidarisch mit vielen sozialen Bewegungen und Belangen, für die sich sonst keiner interessiert. Und ich glaube, sagt David, wir bieten auch viel gute Musik, und ich bin von Radio Nicosia, wie gesagt, einem Kollektiv, das normalerweise nicht gehört wird und das oft beschuldigt wird, an den Dingen, für die man sie verantwortlich macht, selbst schuld zu sein. Und das sei nicht wahr, sondern das System sei schuld. Ich wiederhole nochmal, David ist Mitglied des Kollektivs Nicosia, eines Patientenkollektivs, das die Methoden, mit denen sogenannte geistig erkrankte Menschen in dieser Gesellschaft behandelt werden, kritisiert und ein anderes Modell einer besseren Psychiatrie zu finden versucht. Contrabanda, que está celebrando pues un aniversario que es de talla también, 30 años de vida. Una miqueta, ¿quién es el plan? El resto del menú del día. Bueno, el plan es que ahora aquí afuera os van a dar de comer buenísimo, la cerveza está buenísima, es sano, está hecho por personas y esperamos que os guste. A las 4:30 volvemos con dos bandas que os van a encantar. Una se llama Milk y la otra se llama Meconio. Hier auf der Bühne im großen Saal des Ateneo von Nobody's jetzt Sara und Ernest Majaras. Sie machen eine Programmankündigung, wie es im Laufe des Nachmittags weitergehen kann, mit Konzerten und auch mit leckerem Essen und Trinken, draußen an den Ständen und im Biergarten. Und das war's. Das war unser kleiner Bericht von Contrabanda FM über das 30-Jahre-Fest, das nachgeholte Fiesta de 30 Años von unserem freien Radio hier in Barcelona. Jawohl! Però que tot i haver salvat poder fer un event com avui, si us demanem una mica pues, per adaptar-vos a la realitat que tenim ara, no juntar-vos més de 4 persones en taula i estar sentats a la taula. És el que ens demanen. No lligueis con desconocidos, todo eso nada, ¿eh? Bueno, hacerlo, però una mica mantenir aquestes distàncies que ens demanen a l'Ateneu per poder muntar una jornada com aquesta. I aprofitem de nou per agrair la Terra Popular de Nou Barris i que això és pels 30 aniversari de Contrabanda FM per tornar a la FM. Thank you. Atención, habla Contrabanda FM, una radio libre e independiente. Exigimos a los gobiernos que abandonen la guerra contra sus pueblos. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Fase, lo que fase, aquí estamos. Fliegen, werde ich mit dir im Blaulicht zwischen den Knüppeln und den Steinen liegen. Und ich werde zu dir sagen, ich hab zwei Tickets und noch ein bisschen Geld. Kommst du mit mir mit zur letzten Rock'n'Roll Show der Welt? Bevor das Licht ausgeht, nimmst du meine Hand und sagst, die Leute sehen aus wie aus dem Playboy und wissen trotzdem, was in der Nido steht. Ein Scheinwerfer leuchtet, suchend durch die Menge, als wären wir zwei unter vier. Dinosaurier liebt man nur, weil sie ausgestorben sind. Und dann fängt die Band an zu spielen. Und 100.000 Gitarren in 100.000 Songs haben die Kriege zwar nicht beendet, aber dafür gesorgt, dass wir wieder zusammenkommen. Und das Weltall singt sein einsames Lied, damit du niemals vergisst. Mir ist kalt, ich habe Durst und will nach Hause, wo immer das auch ist. Als würde es um alles gehen. Und ich denk an dich und all die Kriege. And the song remains the same. Das Konzert ist zu Ende. Ein Bulldozer reißt die Halle ab. Dann bauen sie einen Rossmann und einen Schlecker daneben. Und die Band verlässt die Stadt. Und die Band verlässt die Stadt. Und 100.000 Gitarren in 100.000 Songs haben die Kriege zwar nicht beendet, aber dafür gesorgt, dass wir wieder zusammenkommen. Und das Weltall singt sein einsames Lied, damit du niemals vergisst. Mir ist kalt, ich habe Durst und will nach Hause, wo immer das auch ist. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 207. No pasarán. Pasaremos. 19 de julio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es por la España. Krieg und Ideologie, vierter Teil. Die politische Rechte ordnete sich den militärischen Erfordernissen unter. Allerdings muss betont werden, dass abgesehen von der entmachteten Falange hinter diesen Gruppierungen insbesondere die Sicherung der eigenen sozioökonomischen Interessen stand und die ideologischen Unterschiede im Kern nicht allzu groß waren. Das konservative Establishment in Spanien zu dieser Zeit empfand zwar weiterhin Unbehagen gegenüber den als ungehobelt empfundenen Milizen der Falange, doch wurden sie als notwendiger Beitrag erachtet, um das Ziel der Sicherung der Besitzstände zu erreichen. Jenseits aller Rhetorik deutete alles darauf hin, dass die alte Ordnung nicht in Gefahr war. Vor dem Hintergrund der in Europa weiter an Macht gewinnenden faschistischen Bewegungen setzt aber auch in Spanien eine Stärkung faschistischer Elemente im Regime ein. Der neue starke Mann der Falange, Serrano Suñer, der wie viele Neufalangisten der CEDA entstammte und Führer der Jugendorganisation von Gil Robles, JAP, gewesen war, übernahm 1938 das Amt des Innenministers und damit auch die Lenkung der Presseorgane und der Propaganda. Wenig später erhielt er zusätzlich die Kontrolle über die Sicherheitsapparate und im Jahr 1940 auch noch das Außenressort. Zudem rückten weitere Falange-Mitglieder in Schlüsselpositionen im Staat auf. An dieser Stelle ein Einschub: historische Persönlichkeiten des Spanischen Bürgerkrieges. Ramón Serrano Suñer. Ramón Serrano Suñer wurde 1901 in Cartagena geboren. Aus wohlhabenden Verhältnissen stammend, schlug er zunächst eine Laufbahn als Jurist ein. Seine politische Karriere begann er 1931 als Abgeordneter eines Rechtsbündnisses und später innerhalb der konservativ-katholischen Gruppierung CEDA unter José María Gil Robles. Er wurde zum Führer der Jugendorganisation von Acción Popular, JAP. Er war José Antonio Primo de Rivera freundschaftlich verbunden und betrieb nach den sogenannten Volksfrontwahlen von 1936 den massenhaften Übertritt von Mitgliedern der JAP zur Falange. Nach Beginn des Bürgerkrieges wurde er zwar verhaftet, doch entkam er aus Madrid in die nationalistische Zone. Hier übertrug ihm sein Schwager Franco die Aufgabe, die Zwangsfusion aller politischen Kräfte innerhalb des nationalistischen Lagers zur Falange Española Tradicionalista FET y de las JONS vorzubereiten. 1939 wurde er zum Vorsitzenden des politischen Ausschusses von FET y de las JONS. Er betrieb die Konstituierung eines Regimes nach faschistischem Muster. Serrano Suñer hatte ab 1938 das Amt des Innenministers und ab 1940 auch das des Außenministers inne. Er setzte sich für den Kriegseintritt auf Seiten der Achsenmächte ein, verlor allerdings seine Ämter im Jahr 1942 aufgrund wachsender Opposition innerhalb des Militärs und nach einem Attentat von Falange-Mitgliedern gegen hochrangige monarchistische Generäle. Er zog sich daraufhin aus dem politischen Leben zurück. Serrano Suñer starb 2003 in Madrid. Serrano Suñer begann auch damit, die Grundlagen eines Staatsgefüges zu entwerfen, das sich insbesondere an dem italienischen Vorbild orientierte. Die im März 1938 erlassene Arbeitsverfassung Fuero del Trabajo lehnte sich deutlich an der italienischen Carta del Lavoro an. Die Schaffung eines Nationalrates der Bewegung, Consejo Nacional del Movimiento, und insbesondere deren politischer Ausschuss, Junta Politica, deuteten den Anspruch der Falange an, sich in eine Organisation verwandeln zu wollen, die die politischen Leitlinien vorgab. Die Schaffung von vertikalen Syndikaten, die der Staatsführung unterstanden, als eine einheitliche, Arbeitgeber- und Arbeitnehmer umfassende Organisation, wies nicht nur faschistische Züge auf, sondern ging über das italienische Beispiel hinaus. Der Staat übernahm damit eine regulative und interventionistische Funktion im Wirtschafts- und Arbeitsbereich, wenngleich darüber hinaus die Umgestaltung der Wirtschaftsbeziehungen aufgrund der notwendigen Rücksichtnahme auf die Kriegswirtschaft aufgeschoben wurde. Das sich konstituierende Regime Francos glich sich jedenfalls den in Mitteleuropa bestehenden Regimen an. Die traditionalistischen Elemente gerieten damit ins Hintertreffen, was unweigerlich und bis zu dem Zeitpunkt, als mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs alle faschistischen Wunschträume zerplatzten, zu einem an Schärfe zunehmenden Konflikt zwischen den rivalisierenden Kräften führte. Dem Bild eines faschistischen Diktators entsprach auch Francos unbedingter Führungsanspruch. Der Sieg im Bürgerkrieg wurde dabei nicht als Erfüllung der Bestimmung der Nation, sondern auch als Vollendung eines von Franco ausgeführten göttlichen Auftrages interpretiert. Die Vorsehung lässt Franco triumphieren und herrschen. Eine wie auch immer geartete Beschränkung dieses Anspruches wurde nicht geduldet. Entsprechend lehnte Franco Anfang 1937 das Ersuchen des als Kronprinz designierten Sohnes von Alfons XIII. Erneut ab, sich den Reihen der Nationalisten anschließen zu dürfen. Politischen Beobachtern blieb auch nicht die Erleichterung Francos verborgen, als er Anfang Juni 1937 vom Tod von General Mola erfuhr, womit sein letzter, ernstzunehmender Konkurrent verschwunden war. Während aber die Nationalisten bei aller ideologischen Verschwommenheit und interner Heterogenität ein nach außen einheitliches Bild abgaben, war das Lager der Republikaner durch offene ideologische Konflikte und einen auf heftigste ausgetragenen politischen Richtungsstreit geprägt. Die sozialrevolutionären Vorstellungen der Anarchisten, die die herrschaftslose Gesellschaft als Ziel propagierten, sowie jene der unabhängigen Marxisten, die eine Diktatur des Proletariats anstrebten, waren miteinander sowie mit bürgerlich-republikanischen Vorstellungen unvereinbar. Hinzu kam eine ideologisch tief gespaltene sozialistische Partei, deren radikaler, vor allem gewerkschaftlicher Flügel auf eine grundlegende Umgestaltung der gesellschaftlichen Ordnung und Besitzverhältnisse zielte. Während also die bürgerlich-republikanische Regierung zunächst mit der Legitimität der republikanischen Ordnung argumentierte, die Illegalität des Aufstandes anprangerte und insbesondere die Notwehr gegen eine Aggression betonte, bot gerade der Beginn der militärischen Auseinandersetzung den sozialrevolutionären Gruppierungen die lang ersehnte Gelegenheit, die Umsetzung der Revolution mit großem propagandistischen Getöse zu propagieren. So stellte der Führer des PUM, Andreu Nin, in Barcelona Anfang September 1936 fest. Die bürgerlichen Demokraten träumen natürlich davon, zur Ausgangssituation zurückzukehren. Viele von ihnen haben noch gar nicht gemerkt, was in unserem Land vonstatten gegangen ist. Sie merken nicht, dass von der bestehenden Ordnung rein gar nichts mehr übrig ist und wir gegenwärtig einen tiefgreifenden Umwälzungsprozess durchleben. Etwas moderater, aber ebenso gegen die bürgerliche Gesellschaftsordnung gerichtet, stellte Ministerpräsident Largo Caballero, für den der Sozialismus das natürliche Ergebnis des gesellschaftlichen Fortschritts war, Anfang Oktober 1936 fest. Der Feind muss in den Schützengräben besiegt werden, aber es müssen auch die Privilegien überwunden werden, die juristisch und ökonomisch bestanden. Nach dem Ende der Kämpfe wird sich die innere Verfasstheit Spaniens auch in juristischer und wirtschaftlicher Hinsicht verändert haben und den Massen, die gegenwärtig heldenmütig kämpfen, muss die Garantie gegeben werden, dass am Ende des Krieges der Artikel 1 unserer Verfassung, wonach Spanien eine Republik ist, die sich aus Arbeitern aller Klassen zusammensetzt, zur Realität geworden ist. Die ideologischen Divergenzen im republikanischen Lager sollten zusätzlich durch den wachsenden Einfluss der Kommunisten verstärkt werden, die im Sinne der Vorgaben aus Moskau und der Komintern die sozialrevolutionären Vorstellungen bekämpften. Erschwerend kam hinzu, dass im Gegensatz zu der Haltung Deutschlands und Italiens der ideologische Richtungsstreit durch das massive Eingreifen der sowjetischen Berater und der Repräsentanten der Komintern von außen verstärkt wurde, was zu einer weiteren Verschärfung der Spannungen führte. Als kleinster gemeinsamer Nenner und ideologische Klammer blieb schließlich lediglich die Interpretation des Bürgerkrieges als antifaschistischen Abwehrkampf übrig. Der Antifaschismus sollte analog zur Sakralisierung des Krieges durch die Nationalisten ebenfalls einen dualistischen und die eigene Mission heroisierenden Diskurs begründen. Vor allem im Sinne der kommunistisch dominierten Propaganda ging es um die Verteidigung der in der republikanisch-demokratischen Ordnung verankerten Freiheit und um den Widerstand des spanischen Volkes gegen die Faschisten und die Reaktion. Dieser Abwehrkampf umfasste demnach alle Kräfte des Volkes, wie sie in der Koalitionsregierung unter Einschluss der Katholiken, des BNV, der Anarchosyndikalisten sowie der sozialistischen gewerkschaftlichen Kräfte zum Ausdruck kamen. Auf die gleiche Art und Weise, mit der die Nationalisten einen Krieg gegen finstere internationale Mächte zu führen vorgaben, sprach die republikanische Propaganda in Anspielung auf die Befreiungskriege gegen Napoleon von 1808 bis 1813 von einem Krieg gegen eine Invasion von außen, die die Unabhängigkeit der spanischen Nation bedrohe. Ganz im Sinne des antifaschistischen Charakters des Abwehrkampfes der Republik war der Krieg aber auch ein Kampf um die Freiheit Europas, eine Argumentationslinie, die mit der wachsenden Intervention Italiens und Deutschlands sowie der sich verschärfenden internationalen Krise immer weiter an Dominanz gewann. Die faschistischen Mächte trachteten demnach danach, sich Spaniens zu bemächtigen, um auf diese Weise ihre Ausgangsposition im Hinblick auf den künftigen europäischen Krieg zu verbessern, durch den Europa unter das Joch des Faschismus kommen solle. Für alle Fraktionen des republikanischen Lagers ging es aber auch um die Verteidigung der Zivilisation gegen die Barbarei. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 207, eine Niemandslandproduktion 2021. Literaturhinweis: Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch Der Spanische Bürgerkrieg, Geschichte eines europäischen Konflikts von Carlos Collado Seidel. Das Buch ist im Jahr 2006 im Verlag C.H. Beck in München erschienen. No pasarán. No pasarán, pasaremos. Die Barcelona-Nachrichten für die Woche vom 10. bis zum 17. Mai 2021. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Mesque und Club, mehr als ein Club. Der frisch gewählte Präsident des hochverschuldeten FC Barça mit 1,2 Milliarden in der Kreide hat die Bürgermeisterin Frau Ada Colau aufgefordert, dem Verein das Olympiastadion auf dem Montjuïc zur Verfügung zu stellen, damit man dort die Heimspiele absolvieren könne. Laporta will auf diese Weise ein altes Projekt von 2014 reaktivieren, das sein Vorgänger hatte fallen lassen bzw. auf Eis gelegt. Den sogenannten Espai Barça. Es handelt sich hier um einen groß angelegten Umbau des Camp Nou und seiner Umgebung. Das Projekt soll jetzt, laut Aussagen des FC Barça-Vorstands, der sogenannten Junta, nachhaltiger und technologischer werden. Laut Aussage des Rathauses sei man sich in wesentlichen Punkten einig. Handele es sich ja nicht allein um ein FC Barça-Projekt, sondern, wie Ada Colau sagte, um eines, das die ganze Stadt Barcelona betrifft. Das erste Gespräch zwischen Ada Colau und Joan Laporta sei in einer einvernehmlichen Atmosphäre verlaufen. Katalanisches Labyrinth. Einen Schritt vorwärts, einen Schritt zurück. So bezeichnete am Freitag die Tageszeitung El Periódico de Catalunya den Stand der Verhandlungen zwischen den beiden Independentista-Parteien ERC und JunsperCat, um eine Koalitionsregierung in Katalonien zu bilden. Seit dem 14. Februar verhandeln sie schon und haben immer noch nicht die springenden Punkte geklärt. Erstens, welche Strategie im sogenannten Kampf für einen Separatstaat soll man gegen das böse Spanien verfolgen? Den radikalen Kurs der neoliberalen Putschdemontisten, ex-CiU, oder einen moderaten Kurs und praktische Schritte anstreben? Und zweitens, der wichtigste Punkt, wer hätte in einer separatistisch orientierten katalanischen Landesregierung das Sagen? Puigdemont und Waterloo, der selbsternannte Consell per la República Catalana, ein privat gegründeter Aktivistenverein, der am Parlament und an der gültigen Gesetzgebung vorbei zu regieren beabsichtigt. Gleichzeitig läuft im Hintergrund ein heftiges Gerangel um die Verteilung der Posten und Pöstchen, also der Consejerías und der kleinen Unterconsejerías und der Assistenten und der Büros und der Dienstwagen ab. Eine ganze Kaste von separatistischen Politikern, die Jahre, ja Jahrzehnte lang vom Märchen der Republik gelebt haben, fürchtet um ihre Pfründe. ERC droht indessen mit einer Minderheitsregierung und der Duldung von der Partei En Comú. En Comú Podem. Böses Spanien, gutes Katalonien, zweiter Teil. Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln im Fall eines Subventionsbetrugs in Katalonien. Im Fadenkreuz der Justiz stehen der Ex-Concierge de Exteriores, Raúl Romeva, eine Art selbsternannter katalanischer Außenminister, der Ex-Sekretär von Diplocat und Regierungssekretär Víctor Culell und zwei weitere Funktionäre der Generalitat. Ihnen wird vorgeworfen, öffentliche Gelder in Millionenhöhe für separatistische Propaganda im Ausland veruntreut zu haben. Die Gelder seien in Form von Subventionen an befreundete Organisationen geflossen. Dies geht aus einem Bericht des Tribunals de Cuentas, das ist der spanische Bundesgerichtshof, wenn man das so bezeichnen könnte, von 2019 hervor. Hinzu kommen Fälschung von Dokumenten, Zweckentfremdung von Steuermitteln. Unter dem Etikett, das Bild Kataloniens im Ausland zu fördern, habe man in Wahrheit Propaganda für die Abspaltung von Spanien betrieben. Protestkultur in Barcelona. Tausende von kolumbianischen Emigranten in Spanien haben am Wochenende am Arc de Triomphe im Zentrum von Barcelona gegen die repressive Politik der kolumbianischen Regierung des Präsidenten Iván Duque protestiert. Nach der Verkündung einer sogenannten Steuererhöhung für die unteren Klassen begann vor zwei Wochen eine beispiellose Protestwelle im ganzen Land, die inzwischen schon mehrere Dutzend Tote und viele Hunderte Verletzte gekostet hat. Die Leute am Triumphbogen sangen am Samstagabend Una mañana, he despertado, y Duque chao, Duque chao, Duque chao, chao, chao. Das alte Partisanenlied Bella Ciao, umgemünzt auf den mittlerweile als Diktator gefühlten Präsidenten von Kolumbien, Duque. Unter den Protestierenden waren Leute aus Bogotá, aus Cali, aus Medellín und vielen anderen Regionen Kolumbiens, die hier im Exil leben. Eine Frau, Maria Elena, die schon seit 20 Jahren in Barcelona lebt, sagte: Ich werde immer eine Kolumbianerin sein. Was in meinem Land geschieht, geht mir wirklich ans Herz. Nicht nur Präsident Duque müsse abgesetzt werden, sondern der gesamte korrupte Kongress. Ein Umfrageergebnis, wie immer durchgeführt von der Cadena SER und El Periódico de Catalunya. Die Frage lautete: Finden Sie es gut, dass der Staat eine Straßenbenutzungssteuer erheben will? Nein, no, 70%. Ja, sie, 30%. Der Quarantäne-Pandemie-Report. Die Zahlen für Spanien und Katalonien. Seit Pandemiebeginn. Infizierte in den letzten 24 Stunden in Spanien 7.960, in Katalonien 1.669. Tote in den letzten 24 Stunden in Gesamtspanien 160 Personen, in Katalonien 20. Zahl der Toten insgesamt seit Ausbruch der Pandemie für ganz Spanien 78.726, für Katalonien 21.942. Stand ist der 3. Mai 2021. Barcelona Poesia. Letzte Woche hatten wir ja über das Poesiefestival hier in Barcelona gesprochen. Auf dem diesjährigen Barcelona Poesia Festival fanden am Samstag, dem 8. Mai, viele Dichterlesungen im gesamten Stadtgebiet statt. Zu Ehren des 100. Geburtstages von Felicia Fuster lasen junge Dichterinnen ihre Gedichte vor. Das Festival geht noch bis zum kommenden 18. Mai. Korruption in Katalonien, der Fall Pujol. Die Staatsanwaltschaft, Abteilung Antikorruption, hat am Freitag die Anklageschrift gegen die Familie des Ex-Präsidenten der Generalitat von Katalonien, Jordi Pujol, veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem, die Familie Pujol habe ein Netz aus Günstlingen geschaffen, dessen Ziel die persönliche Bereicherung der einzelnen Beteiligten gewesen sei. Über viele Jahre habe man illegale Kommissionen für die Vergebung öffentlicher Aufträge kassiert. Der Staatsanwalt fordert 9 Jahre Haft für den Ex-Präsidenten Pujol, 29 Jahre Haft für seinen ältesten Sohn Jordi Pujol Ferrusola, 14 Jahre für den Sohn Josep und 8 Jahre jeweils für den Rest der Pujol-Kinder, 5 an der Zahl. Damit wird wahrscheinlich bald die gesamte Großfamilie im Knast sitzen. Die Anklage gegen Pujols Ehefrau Marta Ferrusola wurde fallen gelassen. Begründung: Altersdemenz, also prozessunfähig. Die Frau ist 85 Jahre alt. Jordi Pujol regierte Katalonien zwischen 1980 und 2003 mit seiner Partei CDC, Convergència Democràtica de Catalunya. Während dieser Zeit hat er einen märchenhaften Reichtum angehäuft, der in die dreistellige Millionenhöhe gehen soll. Viele der Gelder liegen noch immer auf versteckten Konten in Steuerparadiesen. Die finanziellen Aktivitäten der Familie Pujol sind schon seit Jahren Gegenstand polizeilicher und juristischer Ermittlungen. Es geht unter anderem um Geldwäsche und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Besonders der älteste Pujol-Sohn hat sehr viel kriminelle Energie entfaltet. Er stand schon seit Jahren im Fadenkreuz der Steuerfahndung. Er hatte über Strohmänner und ein Netz von Scheinfirmen in Steuerparadiesen Millionenbeträge am spanischen Fiskus vorbeigeschleust. Wohnhölle Barcelona. Die Containerwohnungen, die vom Rathaus als Musterhäuser auf einem Grundstück an der Plaza de les Glorias aufgestellt wurden, sind schon von Obdachlosen besetzt worden. Das heißt, bevor die Baukolonne mit Kränen kommen konnte, um die Containerwohnhäuser aufzubauen, muss das Rathaus jetzt einen Weg finden, um die Besetzer auf nette Weise aus den Wohnungen herauszubekommen. Es handelt sich hier um das sogenannte APROP-Bauprojekt, Alojamientos Provisionales de Proximidad. Man könnte sagen, provisorische Unterkünfte mit Nähefaktor. Das sind gebrauchte Schiffscontainer, die zu Wohnzellen umgebaut und aufeinander gestapelt bzw. montiert ein Gebäude ergeben. Der ehrgeizige Plan des Rathauses von Ada Colau, schnell billigen Wohnraum auf diese Weise für die Unterklassen und Armen zu schaffen, ist leider in Rückstand geraten. 42 Wohnungen soll es in Glorias geben. Krise. Das katalanische Bruttosozialprodukt ist bis März um 4,3% gesunken, wie das Statistische Landesamt Institut de Statística de Catalunya am Freitag mitteilte. Weil das vierte Trimester 2020 einen Rückgang um 9% verzeichnet hatte, könne man die 4,3% als Besserung ansehen, erklärte ein Sprecher des Amtes. Barcelona Crime City. Die autonome Polizei Mossos d'Esquadra hat am Samstag 7 Personen wegen der Beteiligung am Mord an einem Marihuana-Pflanzer im August vergangenen Jahres in Flix, Provinz Tarragona, verhaftet. Die Überfälle von Banden auf Marihuana-Pflanzer, die illegale Großplantagen betreiben, hat in Katalonien zugenommen. Die Banden warten bis zum Ende der Ernte und schlagen dann zu. Barcelona Fun City. Die offizielle Aufhebung des Lockdowns und der abendlichen Öffnungsverbote für Kneipen und Restaurants hat den erwarteten Ansturm ausgelöst. Eine unbeschreibliche Ansammlung an Menschenmengen, überflutete Straßen und Plätze der Stadt. Tausende feierten zum Beispiel am Triumphbogen und dem Paseo Companys, am Paseo San Juan, am Borne, an den Stränden, als wäre das Leben ab jetzt wieder eine Art legale Massenparty, wo man kreischend und tanzend von Bouteillon zu Bouteillon ziehen darf. Dabei ist die Pandemie, und das haben viele offensichtlich noch gar nicht mitbekommen, noch in vollem Gange. Und es sind mal gerade 30% der Bevölkerung geimpft. Auch Touristen, besonders aus Frankreich, strömten zu Tausenden nach Barcelona, um Party zu machen, wie viele von ihnen zugaben. Ich bin im Auto gekommen, um das Wochenende hier zu verbringen. In meinem Land herrschen noch harte Beschränkungen. Hier geht's, erklärte Baptiste aus Marseille. Jedenfalls um 12 Uhr in der Nacht, von Samstag auf Sonntag, brach in Barcelona, besonders unter jungen Leuten, eine Art Silvester-Party-Fieber aus. Von Plätzen, wie gesagt, Terrassen, Hausdächern und Balkonen erscholl der Jubel und der Applaus der Leute. Feliz Año Nuevo! Frohes neues Jahr, glückliches neues Jahr, riefen viele. Überall sangen Gruppen junger Leute im Chor das Lied Libre von Nino Bravo. Doch um kurz vor 2 Uhr in der Nacht tummelten sich am Paseo Luis Companys mehr als 500 Leute. Ein Polizist sagte, heute brauchen wir viel Geduld. Mundschutz, Abstandregeln waren vergessen. Es war, als hätte die Regierung die Pandemie an sich für beendet erklärt. Ali Mossan, ein pakistanischer Bierverkäufer, einer von diesen Burschen, der den ganzen Abend mit Bierbüchsen durch die Menschenmenge rennt, sagt, seit 3 Jahren lebe ich hier ohne Papiere. Heute verdiene ich mir meine 20 Euro. Ein Chronist sah junge Leute, die frech und demonstrativ vor den Polizisten herumtanzten oder sich sogar küssten. Letzteres gab ein schönes Bild ab. Um 2 Uhr erschien die Brimo, die Brigada Mobil, der Mossos-Polizei, vor Ort. Bitte verlassen Sie diesen Ort und ziehen Sie sich Masken auf, kam es über Polizeilautsprecher. Die Antwort war hier und da ein höhnisches Geschrei, Schimpfworte, Rufe nach Freiheit, Freiheit, Libertad, Libertad waren zu hören. Manche zogen sich dann trotzdem zähneknirschend die Masken auf. Als immer noch eine ziemlich zahlreiche Gruppe nicht weichen wollte, umzingelten die Antidisturbios den Ort und trieben die Leute in die Seitenstraßen. Eine Meldung zum Thema »Die Stadt und das Verbrechen«. Im Kampf gegen die Kriminalität in Barcelona scheint die Stadt jetzt endlich eine Formel gefunden zu haben, um besonders die Intensivtäter in ihrem Wirkungskreis zumindest zu behindern. Mossos Staatsanwaltschaft und Richter setzen auf sogenannte Platzverweise, um mit der Straffreiheit von Intensivtätern zumindest an den Brennpunkten im Zentrum Schluss zu machen. Wer gegen das Platzverbot verstößt, wandert ab jetzt gnadenlos hinter Gitter. Mehrere Gerichtsurteile belegen laut Aussage der Polizei die Wirksamkeit dieser Maßnahmen. Die Platzverweise gehen Hand in Hand mit der Ausführung des sogenannten Plan Tremall, des Tremall-Planes, der 2020 aktiviert wurde und eine Art Intensivtäter-Identifikationsakte beinhaltet, die bei jeder weiteren Verhaftung der entsprechenden Individuen den Richtern vorgelegt werden. Hier ist alles übersichtlich aufgeschlüsselt, wo, wann und wie oft der Intensivtäter auf welche Weise seine kriminellen Handlungen ausgeführt hat. Ob er falsche Identitäten verwendet, wo er wohnt oder Unterschlupf findet, ob und inwieweit er Gewalt anwendet, ob er allein oder in einer Gruppe aktiv ist. Mit Hilfe dieser Strafregisterkarte konnten die Gefängnisstrafen der Intensivtäter, Multireinzidentis genannt, allein 2020 verdoppelt werden. 20% aller Intensivtäter wandern schon vor Prozessbeginn in den Knast. Da dies allerdings nur in extremen Fällen angewendet werden darf, wird der Rest dieser Verbrecher zum Teil von bestimmten Orten verbannt, eben die Platzverweise. Noch eine Umfrage, ein Umfrageergebnis, wie immer durchgeführt von der Cadena Ser und El Periódico de Catalunya. Halten Sie Neuwahlen in Katalonien für wahrscheinlich, war die Frage? Ja, sie, 69%. Nein, no, 31%. Crime City Barcelona, zweiter Teil. Über 300 Verhaftungen wurden zu Wochenbeginn von der Polizei landesweit, aber auch hier in Barcelona vorgenommen, um ein kriminelles Netz von Führerscheinfälschern zu zerschlagen. Mindestens 2000 Individuen fahren mit gefälschten bzw. illegalen Führerscheinen in Spanien Auto. Über 2000 Beamte der Polizei wurden landesweit zur Festnahme sowohl der Fälscher als auch ihrer Kunden eingesetzt. Bei der überwiegenden Zahl der Kunden handelt es sich um Ausländer, denen der Erwerb eines Führerscheins in Spanien zu schwierig oder zu langwierig oder zu teuer war. Zwischen 4.000 und 10.000 Euro erhielten die Fälscher für einen gefälschten Führerschein. Die Fälscher zeichnen sich durch ein hohes Niveau an Computer-Hacker-Kenntnissen aus, denn sie waren offenbar fähig, im Netz der DGT, das ist die Dirección General de Tráfico, der für die Vergabe von Dokumenten verantwortlichen Stelle im Verkehrsministerium, einzudringen und Daten zu manipulieren. Thema schöne Strände. Spanien ist erneut Weltmeister in der globalen Rangliste der saubersten Strände. Mit 615 sogenannten blauen Fahnen wurden 615 Strände in Spanien ausgezeichnet. Das sind 25 mehr als noch 2020. Die Kriterien, die vom Welttourismusverband festgelegt werden, sehen unter anderem die Qualität des Wassers, des Sandes und der Infrastruktur, die den Strand umgeben, vor. Andalusien liegt mit 153 Auszeichnungen an erster Stelle der spanischen Strände, gefolgt von Galicien mit 122 und auf Platz 3 liegt Katalonien mit 119 Stränden. Und die letzte Meldung betrifft die Obdachlosen in Barcelona bzw. die Obdachlosinnen. Von den 134 obdachlosen Frauen, die zu Beginn der Pandemie offiziell ab Januar 2020 auf der Straße bzw. auf den Straßen Barcelonas schliefen, haben im Laufe des Jahres durch aktive Betreuung der Sozialdienste der Stadt 48 eine feste Unterkunft gefunden bzw. bekommen. Dies ist ein Rückgang von 37%, erklärte am Dienstag die Teniente de Alcalde Laura Pérez und die Kommissarin der Sozialdienste Acción Social, Frau Sonia Fuentes. Man führt das auf die Betonung des Schutzes von Frauenrechten besonders gefährdeter Frauen zurück, die seit 2 Jahren in Barcelona besonders praktiziert wird. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Schwach und ach, ich weiß nicht, ob vanished is dann hab ich dann kann ich ganz kaputt sein dann wird alles gut wenn du mich Katastrophen und kommentierte Meldungen im heutigen Niemandsland für die Woche vom 10. bis zum 17. Mai 2021. Beginnen wir mit einer Meldung zum Thema Israel-Palästina-Krieg. Es gab antijüdische Angriffe in der BRD. Judenfeindliche Vorfälle bei einer Palästina-Demonstration bzw. Palästina-Protesten. Die Polizei attackiert jüdisch-palästinensische Kundgebung. Angesichts der jüngsten Eskalation im Kolonialkonflikt, so sagt die Junge Welt in ihrer Ausgabe vom vergangenen Mittwoch, zwischen dem Staat Israel und den Palästinensern kam es bundesweit zu Protesten gegen die Luftangriffe auf Gaza und die drohende Vertreibung arabischer Bewohner aus dem Stadtteil Sheikh Jarrah in Ost-Jerusalem. Überschattet wurden diese Proteste in der medialen Berichterstattung und öffentlichen Aufmerksamkeit durch eine Reihe judenfeindlicher Vorfälle. So stoppte die Polizei in Gelsenkirchen am Mittwoch unter Einsatz von Schlagstöcken einen nicht angemeldeten Demonstrationszug, der sich vom Bahnhofsplatz in Richtung der Synagoge bewegte. Die Polizei gab in ihrer Pressemitteilung an, aus der Menge der rund 180 Teilnehmer seien auch anti-israelische Rufe skandiert worden. Auf einem vom Zentralrat der Juden in Deutschland geteilten Video ist dagegen deutlich zu hören, dass die Menge die offen antisemitische Parole Scheißjuden brüllt. In der Nacht zuvor waren vor Synagogen in Münster und Bonn israelische Fahnen verbrannt worden. In Düsseldorf hatten Unbekannte zudem in der Nacht zum Dienstag ein Feuer vor dem Mahnmal für die ehemalige Synagoge gelegt. Zeiten, in denen Juden auf offener Straße beschimpft werden, sollten längst überwunden sein. Das ist purer Antisemitismus, sonst nichts, zeigte sich der Zentralrat der Juden in Deutschland auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter entsetzt. Neben palästinensischen Fahnen sind auf vielen Palästina-Kundgebungen wie in Gelsenkirchen türkische Fahnen zu sehen. Auch Symbole der türkisch-faschistischen Grauen Wölfe werden, wie auf einer Kundgebung in München und Dortmund, offen gezeigt. Wenn auf diesen Kundgebungen judenfeindliche Parolen erklingen, dann geht die Saat jahrelanger türkischer Staatspropaganda bei der türkeistämmigen Diaspora in der Bundesrepublik auf. Denn Fernsehkanäle und Zeitungen, die der islamistisch-faschistischen Regierungskoalition von Präsident Recep Tayyip Erdogan nahestehen, sowie Ankaras Religionsbeamte in den türkischen Islamverbänden, kleiden Kritik an der israelischen Regierungspolitik häufig in ein religiöses Gewand und predigen so den Kampf gegen die Juden. Auch Kurden, die ihre Solidarität mit den Palästinensern zeigen wollen, sehen sich offenen Anfeindungen ausgesetzt. In sozialen Medien kursiert ein Video, das den Angriff auf einen jungen Kurden bei einer Palästina-Kundgebung in Dortmund zeigt. Der Kurde hatte eine Fahne der syrisch-kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG getragen, während die Angreifer eine türkische Fahne mit sich führten. Dass es auch anders geht, zeigt am Mittwoch eine Kundgebung der Gruppen Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden, Jüdischer Antifaschistischer Bund und Palästina spricht, Palestine Speaks, vor dem Rathaus in Berlin-Neukölln. Dort protestierten mehrere hundert Menschen, darunter jüdische und palästinensische Berliner sowie Mitglieder der Partei Die Linke gemeinsam gegen die israelische Kriegs- und Besatzungspolitik. Nachdem der Kundgebungsplatz durch Polizeiabsperrungen verkleinert worden war, attackierten die Beamten die deswegen enger stehende Menge wegen angeblicher Nichteinhaltung von Corona-Abständen mehrfach rabiat. Mindestens 15 Teilnehmer der friedlichen Kundgebung wurden nach Veranstalterangaben festgenommen. Die Gruppierung Migrantifa Berlin beklagte gezieltes Racial Profiling und Kriminalisierung junger nicht-deutschsprachiger Demonstranten. Für Sonnabend sind bundesweit Demonstrationen anlässlich des alljährlich zum 15. Mai begangenen Tages der Nakba, Arabisch-Katastrophe, geplant. Dieser Tag erinnert an die Vertreibung hunderttausender Araber aus dem einstigen britischen Mandatsgebiet Palästina durch gezielten Terror zionistischer Milizen nach der am 14. Mai 1948 erfolgten Ausrufung der israelischen Unabhängigkeit. In Frankfurt fordern die jüdische Gemeinde sowie der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker ein Verbot der Demonstrationen gegen Apartheid und Kolonialisierung. Die Forderung der Veranstalter, darunter der linken Gefangenenhilfsorganisation Samidun, nach einem freien Palästina vom Fluss bis zum Meer, spreche Israel das Existenzrecht ab, erklärte die jüdische Gemeinde. Thema Klimakatastrophe und Klimaschutz. Berlin, die Bundesregierung, hat nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ein geändertes Klimaschutzgesetz beschlossen. Der am Mittwoch im Kabinett verabschiedete Entwurf sieht vor, dass in der BRD im Jahr 2030 die Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um 65% sinken sollen und bis 2040 um mindestens 88%. Ende April hatten die Richter in Karlsruhe einen Reduktionsfahrplan für die Zeit zwischen 2031 und 2040 gefordert. Künftig sollen zudem Vermieter die Hälfte des seit 1. Januar fälligen CO2-Preises auf Öl und Gas übernehmen. Thema Pressefreiheit in Deutschland. Wie einige unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht schon mitbekommen haben, gibt es einen ernstzunehmenden Beobachtungsfall in Deutschland durch den Verfassungsschutz eines freien Mediums, nämlich der Jungen Welt. Die Pressefreiheit ist hier zumindest teilweise stark bedroht. Die Regierung rechtfertigt die Überwachung durch den Verfassungsschutz. Ein Gespräch in der Jungen Welt mit Frau Amira Mohammed Ali, die ist Co-Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Deutschen Bundestag. Die Frage der Jungen Welt lautete, Frau Ali, Ihre Fraktion hat eine Kleine Anfrage zur Nennung der Jungen Welt im jährlichen Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz gestellt. Die Regierung rechtfertigt in ihrer Antwort die Überwachung durch den Inlandsgeheimdienst. Hat Sie das überrascht? Antwort Ali, nicht wirklich. Auch das ist ein Punkt, weshalb wir den Verfassungsschutz sowie alle Geheimdienste abschaffen wollen. Während der Verfassungsschutz nicht nur auf dem rechten Auge blind ist, sondern wie der gesamte und bis heute nicht befriedigend aufgeklärte Themenkomplex NSU zeigt, es sogar Nähe zu rechtem Terrorismus gibt, werden erhebliche Mittel dafür aufgewendet, linke Aktivitäten zu erfassen, bis hin zur Beobachtung von Bundestagsabgeordneten und eben auch der Jungen Welt. Es geht aus der Antwort der Bundesregierung hervor, dass die wettbewerbsrechtlichen Behinderungen, die die Junge Welt aufgrund ihrer Nennung im Verfassungsschutzbericht erleidet, intendiert sind, um der Jungen Welt das Wasser abzugraben. Junge Welt, in Sonntagsreden feiern Politiker der Regierungskoalition die in Deutschland grundgesetzlich verankerte Meinungs- und Pressefreiheit für nicht genehme journalistische Positionen, wie die der marxistisch ausgerichteten Jungen Welt, soll sie aber nicht gelten. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch? Antwort Ali. Die Wahrung der Meinungs- und Pressefreiheit ist ein wichtiges Gut, das auch hierzulande bei weitem nicht so selbstverständlich ist, wie gerne getan wird. Bei der Rangliste zur Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen ist Deutschland aktuell um 2 Plätze nach hinten gefallen, auf Platz 13. Es ist nicht überraschend, dass eine Zeitung wie die Junge Welt, die die Regierungstätigkeit scharf von links kritisiert und entgegen dem neoliberalen Meinungsmainstream berichtet, nicht auf Gegenliebe dieser Regierung stößt. Das muss eine demokratische Gesellschaft allerdings nicht nur aushalten, sondern auch als inhärenten Bestandteil der pluralistischen Verfasstheit begreifen. Leider ist das immer weniger der Fall. Dabei ist im Grundgesetz nicht vorgeschrieben, welche Wirtschaftsform das Land zu haben hat. Nächste Frage. Nach Einschätzung der Bundesregierung verletzt die Rede von einer Klassengesellschaft die Garantie der Menschenwürde. Auch Ihre Partei verwendet den Begriff Klasse in Ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl. Sehen Sie sich auch angegriffen? Antwort Ali. Die Verpflichtung zur Wahrung der Menschenwürde ist zu Recht ganz oben im Grundgesetz verankert. Statt Scheingegensätze anhand von Begrifflichkeiten zu kontrollieren, sollte die Bundesregierung alles dafür tun, dass alle Menschen unabhängig von Herkunft und finanziellen Möglichkeiten gleichermaßen alle Rechte genießen können. Das ist leider immer weniger der Fall. Und jetzt die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. FDP-Chef Lindner im Amt bestätigt. Beim Digitalparteitag der Liberalen bekam er 93% der delegierten Stimmen. Zudem wurde Lindner zum FDP-Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl bestimmt. In seiner Rede hatte er die Partei als Verteidigerin der Bürgerrechte beschrieben. Durch die Lockdown-Politik seien diese in die Defensive geraten, so Lindner. Gewalt im Nahen Osten dauert an. Auch heute haben militante Palästinenser vom Gazastreifen aus Raketen auf israelische Städte abgefeuert. Das israelische Militär griff zuletzt vor allem ein Tunnelsystem der Hamas an. Bisher wurden bei den Attacken nach Angaben beider Seiten 127 Menschen getötet, die meisten von ihnen Palästinenser. Bundeskanzlerin Merkel verurteilt Angriffe auf Synagogen. Antisemitische Kundgebungen werde die Demokratie nicht dulden, ließ sie ihren Sprecher mitteilen. Angesichts der Eskalation in Nahost war es in den vergangenen Tagen an mehreren Orten in Deutschland zu antisemitischen Protesten und Angriffen auf jüdische Einrichtungen gekommen. Robert-Koch-Institut meldet Impfrekord. Demnach sind vorgestern bundesweit mehr als 1.350.000 Menschen gegen Corona geimpft worden, so viele wie noch nie. Rechnet man die Zahlen von gestern hinzu, bekamen laut Bundesregierung an beiden Tagen zusammen fast 2% der Bevölkerung eine Spritze. Außenminister Maas hält Sommerurlaub für möglich. Der Funke Mediengruppe sagte er, auch Nicht-Geimpfte könnten wohl dank umfassender Hygienekonzepte auf Reisen gehen. Sollte sich die Corona-Lage in manchen Ländern aber wieder verschärfen, werde es diesmal keine Rückholaktion von Touristen wie im vergangenen Jahr geben. Das Wetter. Morgen viele Wolken, dazu Schauer und einzelne Gewitter. Im Norden und Osten kann sich ab und zu die Sonne zeigen. Höchstwerte 8 bis 19 Grad. Kommen wir noch einmal zum Thema Nahost. Zum Krieg zwischen der Hamas und dem Staat Israel. Nach Angriff auf Hamas-Tunnelsystem, Israels Armee gibt Einzelheiten der Operation bekannt. Das israelische Militär hat in der Nacht ein komplexes Tunnelsystem der Hamas angegriffen. Eine Stadt unter der Stadt, aber kein israelischer Soldat hat dabei den Gazastreifen betreten. In der Nacht also gab es Verwirrung über vermeintliche Angriffe Israels im Gazastreifen. Nun hat das israelische Militär Details bekannt gegeben. Wie ein Sprecher der Armee am Freitagmorgen sagte, starteten in der Nacht 160 Luftfahrzeuge von 12 Geschwadern. Ihr Einsatz dauerte demnach rund 40 Minuten. Kein israelischer Soldat habe den Gazastreifen betreten. Ziel des komplexen Angriffs sei ein Tunnelsystem der Hamas in dem Küstengebiet gewesen. Es werde Metro genannt. Dabei handelt es sich um eine Art Stadt unter der Stadt. Die Hamas habe Jahre in den Bau des Tunnelsystems investiert. Der Grad der Zerstörung sei noch unklar. Zur Unterstützung feuerten unter anderem Panzer von israelischer Seite auf Ziele im Gazastreifen. Das israelische Fernsehen hatte zuvor von massiven Angriffen der Luftwaffe sowie der Artillerie- und Panzertruppen auf den Küstenstreifen berichtet. Die Armee erklärte zunächst, Luft- und Bodentruppen greifen gegenwärtig im Gazastreifen an. Anschließend gab es Berichte, wonach Bodentruppen in den Gazastreifen vorgedrungen seien. Der Armeesprecher entschuldigte sich für die Fehlkommunikation. Der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern war zuletzt wieder aufgeflammt. Er spitzte sich während des muslimischen Fastenmonats Ramadan und nach der Absage der palästinensischen Parlamentswahl immer weiter zu. Als Auslöser gelten etwa Polizeiabsperrungen in der Jerusalemer Altstadt, die viele junge Palästinenser als Demütigung empfanden. Hinzu kamen Auseinandersetzungen von Palästinensern und israelischen Siedlern im Jerusalemer Viertel Sheikh Jarrah sowie Zwangsräumungen sowie heftige Zusammenstöße auf dem Tempelberg. Wie der Armeesprecher sagte, feuerten militante Palästinenser im Gazastreifen seit Montagabend bislang 1800 Raketen auf Israel ab. Rund 430 davon seien noch in dem Küstengebiet niedergegangen. Die Erfolgsquote des Abfangsystems Eisenkuppel Iron Dome hat das Militär zuletzt im Schnitt mit rund 90% angegeben. Vor allem im Umkreis des Gazastreifens ertönten am Montag immer wieder Raketenwarnsirenen. Nach Polizeiangaben wurde ein Haus in der Stadt Ashkelon von einer Rakete getroffen. Israelis in Grenzorten, die bis zu 4 Kilometer entfernt vom Gazastreifen leben, wurden nachts aufgerufen, sich bis auf Weiteres in Schutzräume zu begeben. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden seit Beginn der Eskalation des Konflikts 109 Menschen getötet und 621 weitere verletzt. Wie die Armee mitteilte, wurden in Israel durch Beschuss bisher 8 Menschen getötet. Die Tageszeitung Taz schreibt heute auf ihrer Homepage zu diesem gleichen Thema, Krieg zwischen Israel und der Hamas. 10.000 Menschen in Gaza haben durch Israels Luftschläge ihre Wohnungen verloren. Die Radikalisierung wächst, sagt der Chef des dortigen UN-Palästinenser-Hilfswerks. Ein Interview mit der Taz. Herr Schmale, von wo aus sprechen Sie gerade mit mir? Matthias Schmale, aus meinem Büro in Gaza-Stadt. Momentan schlafen wir auch hier, aus Sicherheitsgründen. Heute Nacht bin ich fast aus dem Bett gefallen, dermaßen laut waren die Explosionen. Frage: In Ihrem Büro des UN-Hilfswerks UNRWA dürfen Sie recht sicher sein, aber wie geht es den Menschen im Gaza? Antwort: Sie sind terrorisiert und haben Angst, auf die Straße zu gehen. 7 Schüler und Schülerinnen, die UNRWA-Schulen besuchten, sind schon umgekommen. Eine Kollegin hat ihre Schwester und Tochter bei einem Luftschlag verloren. Eine solche Intensität der Bombardierungen habe ich in meiner Karriere noch nicht erlebt. Meine Sorge ist, dass sich ein Krieg wie 2014 wiederholt, auf noch höherem Gewaltniveau. Die Israelis reagieren mit dem Bombardement auf die Raketen der radikalen Hamas, die im Gazastreifen herrscht. Wie gehen sie dabei vor? Antwort: Die Israelis sagen, bisher zu Recht, glaube ich, dass sie nur die Hamas angreifen. Das ist allerdings ein schwieriger Punkt. Es gibt hier Wohngebiete, in denen sich Hamas-Leute aufhalten, privat oder in Büros. Diese Gebäude sind mitten im Stadtgebiet und Gazastadt ist sehr dicht besiedelt mit vielen Hochhäusern. Taz: Vor den Angriffen auf Hochhäuser in den vergangenen Tagen wurden Warnungen ausgesprochen und sogar kleine Warnangriffe ausgeübt, damit sich die Bewohnerinnen retten konnten. Antwort: Richtig. Eines dieser Gebäude war der sogenannte Hanadi Tower. Ich konnte ihn aus meinem Apartment sehen. Er war nur 200 Meter entfernt. Skurrilerweise hatte sich vor meinem Gebäude ein Kamerateam aufgebaut, weil bekannt war, dass die Israelis den Tower in den Boden stampfen würden. Sie versuchten, die Bevölkerung zu schützen. Hören Sie das Knallen im Hintergrund? Da werden jetzt wieder Raketen rausgeschossen. Die Israelis haben schon das Anliegen, den Schaden für die Zivilbevölkerung so gering wie möglich zu halten. Taz: Aber, ja, die Frage ist, reichen die Präsenz von Hamas-Leuten und die Warnungen als Rechtfertigung, einen ganzen Wohnkomplex in Grund und Boden zu schießen? Fast 80 Familien haben allein in Hanadi Tower ihre Wohnung verloren. Unsere ehemalige Generalsekretärin hat da auch gewohnt. Ja, Menschenleben wurden gerettet, aber die Konsequenz ist, dass 80 Familien jetzt auf der Straße sind. Taz: Kollateralschaden, würden viele sagen. Antwort: Der Kollateralschaden wird unterschätzt. Die Bombardierungen sind zwar sehr präzise, aber es gibt neben Gebäudeschäden auch Tote und Verletzte. Und auch die psychologischen Folgen werden übersehen. Die Dauerbombardierung hinterlässt tiefe Spuren. Die Behauptung, dass das ohne Konsequenzen für die Zivilbevölkerung abläuft, ist Quatsch. Der Eindruck ist allerdings auch, dass die Hamas sich hinter der Zivilbevölkerung versteckt. Antwort: Das werfen die Israelis der Hamas vor. Es stimmt allerdings nicht komplett. In einem dicht besiedelten Gebiet gehört es dazu, dass Büros mitten in einer Stadt sind. Wenn man da reinfeuert, nimmt man den Tod von Zivilbevölkerung in Kauf. Ein paar Neuigkeiten von der Corona-Front in Deutschland. Die Taz berichtet, dass die Zahl der Neuinfektionen weiter sinkt. Die Bundesjustizministerin erwartet ein baldiges Ende der Grundrechtseinschränkungen für alle Menschen. Und Spanien ist auf dem Weg zur Herdenimmunität. Bundesjustizministerin Christine Lamprecht erwartet mit Blick auf die Corona-Maßnahmen ein baldiges Ende der Grundrechtseinschränkungen für alle Menschen. Ich möchte, dass es nun Veränderungen für uns alle gibt, nicht nur für Geimpfte und Genesende, sagte die SPD-Politikerin dem Handelsblatt. Wir alle müssen Schritt für Schritt wieder die Möglichkeit bekommen, unsere Grundrechte wieder vollständig auszuüben. Dies sei eine Frage von wenigen Wochen, teilweise auch nur noch von Tagen, aber ganz bestimmt nicht mehr von einem halben Jahr. Mit Blick auf geplante Urlaubsreisen hält Lamprecht bundeseinheitliche Lockerungsmaßnahmen nicht für nötig. Es soll aber eine Abstimmung unter den Ländern geben, etwa um Urlaube planbar zu machen, die nicht im eigenen Bundesland stattfinden, sagte sie. Hierfür könne das Format der Ministerpräsidentenkonferenz genutzt werden. In Spanien ist die Lage nun folgendermaßen. Da heißt es, das Land sei auf dem Weg zur Herdenimmunität. Mehr als zwei Drittel der 47 Millionen Spanierinnen und Spanier werden bis Mitte August gegen das Coronavirus geimpft sein, teilt Ministerpräsident Pedro Sánchez mit. Eine wachsende Zahl von über 60-Jährigen erhält jetzt ihre zweite Impfung. Mehr als 40% sind bereits vollständig geimpft. Auch bei den über 50-Jährigen haben die Impfungen begonnen. Noch einmal das Thema Antisemitismus und Angriffe auf Synagogen in Deutschland, wie zu Eingang dieses Katastrophenblocks bereits berichtet. Vor einer Synagoge in Münster wurde eine israelische Flagge verbrannt. Der Eingang der Bonner Synagoge wurde beschädigt. Der Staatsschutz ermittelt. Wie gesagt, in Nordrhein-Westfalen hat der Staatsschutz nach Vorfällen vor Synagogen in mehreren Städten die Ermittlungen aufgenommen. In Münster wurden gegen 13 Männer Ermittlungen eingeleitet, die mutmaßlich am Dienstagabend vor einer Synagoge eine israelische Fahne verbrannten, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Zeugen hatten demnach die Polizei alarmiert, weil sich eine größere Gruppe vor der Synagoge aufhalte. Laut rufe und eine israelische Fahne verbrenne. 10 Beteiligte stellte die Polizei vor Ort, 3 weitere nach einer Fahndung in der Innenstadt. Die Beamten stellten zudem eine zum Teil abgebrannte israelische Nationalfahne vor der Synagoge sicher. Das Gotteshaus selbst wurde nicht beschädigt. Die Verdächtigen erwarten laut Polizei Strafanzeigen, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. In Bonn wurde am Dienstagabend der Eingangsbereich einer Synagoge durch Steine beschädigt. Ein Anwohner hatte nach Polizeiangaben die Beamten gerufen, da mehrere jüngere Erwachsene den Synagogeneingang attackierten und mit Feuer auf dem Gehweg hantierten. Vor der Synagoge stellte die Polizei nach eigenen Angaben 3 Papierzettel mit wahrscheinlich arabischen Schriftzeichen sowie eine abgebrannte weiß-blaue Fahne sicher. Nach einer Fahndung wurden 3 Verdächtige vorläufig festgenommen. Thema Armut in Deutschland. Wie hat sich die Armut in Deutschland entwickelt? Der Bericht der Bundesregierung liefert dazu unterschiedliche Zahlen. Corona dürfte den Augenblick weiter trüben. Berlin. Nachdem die Armut in Deutschland lange Zeit zunahm, hat sie sich mittlerweile bei etwa 16% der Bevölkerung eingependelt. Im neuen Armuts- und Reichtumsbericht, den die Bundesregierung am Mittwoch beschließen will, stehen allerdings unterschiedliche Zahlen zur Entwicklung seit 2014. Einigen Statistiken zufolge sinkt die Armutsrisikoquote. Mit dem Mikrozensus deutet jedoch ein Datensatz darauf hin, dass sie in Deutschland wieder zunimmt. Ja, was denn nun? Was die Folgen der Corona-Krise betrifft, herrscht ein Schwebezustand. Die Regierung befürchtet, die Ungleichheit zwischen Arm und Reich könnte wachsen. Dass die Schulen lange geschlossen waren und der Unterricht eingeschränkt ist, wirft Lernende mit Benachteiligungen weiter zurück. Wegen der Geschäftsschließungen verlieren ohnehin schlecht verdienende Beschäftigte einen Teil ihres Einkommens. Doch wie sich Corona auf die Armutsquote auswirkt, ist noch nicht klar. Für 2020 fehlen bisher die Daten. Der bundesdeutsche Mikrozensus weist nach einem Rückgang 2018 für 2019 wieder einen leichten Anstieg bei der Armutsrisikoquote aus. Der Regierungsbericht vermerkt jedoch positiv, dass der Wert in zwei anderen Statistiken zurückgeht. In der europäischen Untersuchung EU-SILK ist die Armutsrisikoquote 2018 unter 15% gesunken, im sozioökonomischen Panel auf 16%. Die Armutsrisikoquote beschreibt den Anteil der Bevölkerung, der nur 60% des mittleren Haushalts Nettoeinkommens oder weniger zur Verfügung hat. Die Partei Die Linke fordert sanktionsfreie Mindestsicherung. Dass die Armut seit dem Jahr 2000 zunahm, lag unter anderem an den Hartz-Gesetzen. Die Trendwende basiert nicht zuletzt auf der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns. So profitieren seit 2015 selbst die am schlechtesten verdienenden 10% der Bevölkerung von höheren Löhnen und Haushaltseinkommen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD plädierte dafür, den Mindestlohn von augenblicklich 9,50 Euro brutto pro Stunde auf 12 Euro anzuheben. Derzeit findet sozialer Aufstieg von der Mitte nach oben statt, aber nicht von unten in die Mitte. Ein Corona-Zuschlag auf die Grundsicherung forderte Katja Kipping, die sozialpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag. Außerdem eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Kein Erwachsener soll im Monat unter 1200 Euro fallen. Armut und Ungleichheit bleiben auf einem nicht akzeptablen Niveau, sagte Wolfgang Strengmann-Kuhn. Der ist Sprecher für Arbeitsmarktpolitik der Grünen. Die Armut verfestigt sich. Wer unten ist, bleibt unten. Er plädiert für die Überwindung von Hartz IV durch eine Garantiesicherung, die das soziokulturelle Existenzminimum in jeder Lebenslage sicherstellt. Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemann's Land, 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Und wir sind schon fast wieder ans Ende unserer Sendung angelangt. Es fehlt noch die wichtige und interessante Kinorubrik. Die hat diesmal wieder Bammel unter seinem Kommando. Bammel, Bambule von der Leinwand. Nein, Bambule auf der Leinwand. Was schlägst du vor für die Hörerinnen und Hörer, Bammel? Hi Didi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bambule auf der Leinwand, meinem wöchentlichen Kinotipp hier im Radio Niemandsland. Worum geht's diese Woche? Um das Genre des Musikfilms, ein Dokumentarfilm oder genauer genommen ein Konzertfilm, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ein Konzert, das 1972 gefilmt wurde, aufgezeichnet und vor zwei Jahren, im Jahr 2018, dann das erste Mal auf die große Leinwand gekommen ist. Der Film heißt Amazing Grace und jetzt wisst ihr auch, worum es geht. Aretha Franklin hat 1972 ein ganz fantastisches Konzert in der Southern California Community Church in Südkalifornien gegeben, in einer Kirche, und ihr Vater, C.L. Franklin, der war dabei. Und wer vor allen Dingen noch dabei war, ist der Altmeister des unabhängigen Hollywood-Kinos, Sidney Pollack. Und der hat dieses Konzert damals gefilmt, vor gut 40 Jahren. Und erst jetzt ist der Film aus verschiedenen Gründen in die Kinos gekommen. Es hatte einerseits technische Gründe, die Aufzeichnung des Tons war nicht synchron mit der Bildaufzeichnung, und der andere Grund war ganz einfach, dass die rechte Lage ganz lange nicht klar war. Dann ist der Vater von Aretha Franklin verstorben, traurigerweise im Jahr 2011, glaube ich, und danach hat man dann geplant, den Film nochmal rauszubringen. Das hat dann noch mal ein paar Jahre gedauert, bis man sich dann wirklich technisch so weit nach vorne gearbeitet hatte, dass das möglich war. Und auf dem New Yorker Dokumentarfilmfestival 2018 hatte der Film dann Premiere. Finde ich irgendwie eine ganz spannende Geschichte, dass Sidney Pollack vor über 40 Jahren einen Dokumentarfilm gemacht hat, in der dem Aretha Franklin ihre ganze Palette, ihre ganze stimmliche große Kunst irgendwie präsentieren kann in einem 87-minütigen Konzertfilm. Sidney Pollack tauchte auch fast als einziger Weißer in diesem in dem Publikum auf. Als zweiter Regisseur, beziehungsweise in den Credits ist zu lesen Realized by Alan Elliott, das ist der andere Mann, der dahinter steckt, der ist auch der Produzent. Aretha Franklin hat mitproduziert. Spike Lee war auch dabei. In irgendeiner Form hat er da irgendwie bei so Black Cinema immer seine Finger mal wieder mit drin. Und herausgekommen ist wirklich ein atemberaubendes Zeitdokument. Das Publikum ist ein rein schwarzes Publikum und das ist wirklich interessant, wenn man sich das anguckt. Gerade jetzt mit der Black Lives Matters Bewegung kriegt der Film nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Am Ende sieht man dann im Publikum auch nochmal zwei so weiße Milchbubis reinspazieren. Mick Jagger und Charlie Watts waren damals mit den Aufnahmen zu Exile on Main Street beschäftigt und die haben sich hier in das Konzert von Aretha Franklin verirrt und das solltet ihr auch tun. Das Publikum wird vermutlich ein bisschen anders sein bei der nächsten Vorführung und die findet statt im Phänomena-Kino am 19. Mai um 20.45 Uhr in der amerikanischen Originalfassung mit spanischen Untertiteln. Und wer auf richtig gute Konzertfilme steht, der sollte es jetzt eigentlich nicht entgehen lassen. Für Fans von Aretha Franklin ist das sowieso ein absolutes Must-See. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch eine schöne und vor allen Dingen musikalische Woche. Ciao, ciao. Vielen Dank, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde eines alternativen Radios. Das war's schon wieder für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und bleiben Sie gesund, verbringen Sie eine wunderbare, kreative und interessante Woche und wir hören uns wieder in einer Woche Montag. Agur, adeo. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias. Nos vemos. Gracias y hasta pronto.